kam ich Vater, holt man seinen Atlas sich näher, setzt sich vor den Ventilator und träumt dann vom Meer. Fern in den gefährlichen Zonen, da gibt's bestimmt allerlei Situationen. Und man denkt sich dabei am Tag der guten Hoffnung, da ist bös. Ein jeder Seemann wird nervös, da spricht ein Stoßgebiet, wenn's um die Ecke geht und blutet ganz skandalös. Er kann das ferne Ufer sehen und sieht dort schöne Mädchen stehen. Die haben kaum was an, er aber darf nicht ran, weil die Winde stürmisch wehen. Und unser Seemann nimmt dann ganz bestimmt das Steuer in die Hand. Ja, und dann huscht er um die Ecke rum und segelt heimwärts gut den Brand. Am Tag der guten Hoffnung, da ist bös, ja, jeder Seemann wird nervös. Jedoch zu Hause dann, da gibt er reichlich an, was keiner ihm verdenken kann. Liest er dann am anderen Tag plötzlich einen Wetterbericht, der ihm eine Schönwetterlage und Sonne verspricht. Packt er seine Koffer aufs Neue, steuert seinen Kahn durch die Flut und sogar der Leib, sagt der Junge hat Mut.